Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem zweiten Teil des Seminars, kann man das so nennen. Wir haben am 14.11. bereits begonnen, über den Liberalismus zu reden, unter dem großen Titel, wie es hier steht, der Marxismus Domenico Lussodos über den Zusammenhang seines Denkens. Da habe ich einiges gesagt über Domenico Lussodo, will ich jetzt nicht wiederholen. Die meisten waren ja schon bei der ersten Veranstaltung da. Ein großer Denker aus unserer Sicht, mit einer der wichtigsten, sagen wir so, gegenwärtigen Marxisten. Er ist ja nicht mehr da, er ist ja 2018 verstorben, aber man kann sagen, sein Werk gilt weiter und wird vor allen Dingen in vielen Ländern der Erde, das kann man so behaupten oder auch darstellen, insbesondere in Lateinamerika, aber auch in Japan, China und so weiter, also breit gewürdigt, breiter als in Deutschland, sehr viel breiter. Leider ist in Deutschland, obwohl er perfekt Deutsch sprach und hier auch studiert hatte in Tübingen und sein ganzes wissenschaftliches Interesse, also deutschen Historikern, deutschen Philosophen galt, insbesondere natürlich Hegel, aber er hat auch viel über Kant und Fichte, aber auch über andere, über Nietzsche, geschrieben und referiert, aber sein Werk ist hier in Deutschland also kaum bekannt und das hat ja was mit der politischen Kultur dieses Landes zu tun, die eben solche Leute, die eben große Marxisten sind, nicht nur vernachlässigt, sondern ignoriert. Ja, so viel zu Domenico Lussodo. Einiges könnt ihr auf der Website über ihn lesen. Wir haben die Texte, die wir im letzten Mal behandelt haben und die Texte, die heute behandelt werden, sind alle zugänglich auf der Seite Positionen des MEZ. Also ihr könnt das alles nachlesen. Es soll sozusagen die Möglichkeit bieten, die schon gelesenen Texte, die bestimmt schon gelesenen Texte im Einzelnen dann hier zu diskutieren. So wollen wir das handhaben, beziehungsweise wenn man das hier gehört hat heute oder wenn einen das weiter interessiert, dass man dann auf diese Texte geht und sich das ein oder andere ansieht. Also das ist die Möglichkeit, das so im Wechsel zu machen. Es werden noch weitere Texte draufgestellt werden und wir werden im Januar, ich habe schon mit dem Max darüber gesprochen, wir werden im Januar auch weitere Veranstaltungen noch dazu machen. Das ist ja noch nicht alles, was hier präsentiert wird. Sie sind ja noch im ersten Teil. Wir sind im ersten Teil und wenn man so will, ist das der zweite Teil des ersten Teils über seine Kritik am Liberalismus. Und das ist ja die Grundlage seines ganzen Denkens, dass er Freiheit als Privileg, das Buch, was hier liegt, ich habe es heute nicht mitgebracht, aber hier liegt es, vielleicht kann man das mal hochhalten, ist ja sein zentrales Werk der Kritik des Liberalismus, wo er nochmal bis in die historisch-philosophischen Grundlagen von Grotius, den Niederländern oder auch den großen Briten, den Engländern geht und auch den Franzosen, also wo das nochmal expliziert wird, wie das im Einzelnen entstanden ist, dieses Gedankengebäude des Liberalismus. Und damit wollen wir uns heute auch weiter beschäftigen. Letztes Mal war eigentlich noch vorgesehen, den Teil die weißen Sklaven zu behandeln. Das haben wir nicht geschafft. Ich will es deswegen kurz am Anfang stellen, aber nicht allzu viel dazu sagen, weil eigentlich der zweite Teil ist in sich geschlossener. Aber weil wir es eben nicht geschafft haben, noch ein paar Anmerkungen zu diesem Teil. Er steht übrigens auch im Netz unter Positionen Lussodo, Domenico Lussodos. Und die weißen Sklaven ist insofern wichtig für sein Denken, weil man kann das theoretische Werk von Domenico Lussodo kaum verstehen, wenn man den Prozess in der sogenannten Dritten Welt oder wie man heute sagt, der globale Süden oder die ausgebeutete Welt des Südens, wenn man den nicht im Zusammenhang mit der Ersten Welt denkt. Das ist ja der ganz große Unterschied in seinem Herangehen, dass er immer diese Parallelität bzw. die Abhängigkeiten zwischen den Kolonialländern und den kolonisierten Ländern, zwischen den weißen Erdteilen und den farbigen Völkern und so, dass er das immer im Zusammenhang denkt. Und insofern hat er ganz bewusst auch gesagt, also die weißen Sklaven, weil natürlich ist es so, dass der Prozess des Kampfes gegen die Diskriminierung des Schwarzen ja auch eine Rückwirkung hatte auf den Prozess, also der Herausbildung der Arbeiterklasse in Europa, also in den westlichen Ländern, in Nordamerika. Und da ist interessant, dass während des Prozesses, des Emanzipationsprozesses und der Überwindung der Sklaverei, auf der anderen Seite genau die Versklavung und die Schaffung von Lohnabhängigen in den Ländern des Nordens geschieht. Und interessant ist da in dem Zusammenhang, dass diejenigen, die kritisiert werden von den Abolitionisten, von denen, die also die Befreiung der Schwarzen in Nordamerika durchsetzen wollen, die sagen, ihr fordert auf, dass wir die Schwarzen freilassen, dass wir auf die Sklaverei verzichten, dass die Sklaven freie Menschen sind und gleichzeitig versklavt ihr die Weißen in den nordeuropäischen Ländern oder in westeuropäischen Ländern und auch in den USA. Also das ist ein Prozess, der also dialektisch gesprochen also so abläuft, dass die einen ihre verbrecherische Position des Sklavenhaltertums also rechtfertigen mit dem Verweis auf die Sklaverei, also der Weißen als Lohnabhängige in den entwickelten oder sich entwickelnden westlichen Ländern. Und das ist insofern ganz interessant, dass das natürlich auch eine Diskussion war, nicht nur innerhalb der fortschrittlichen Bewegung, die also aus der Französischen Revolution von 1848 hervorgegangen ist und an der Marx natürlich groß beteiligt war, die da sagten, wir können nicht nur alleine die Sklaverei in den nordamerikanischen Republiken, in den USA kritisieren und wir können die nicht auffordern, sie zu überwinden, wenn wir nicht gleichzeitig also die Sklaverei in den westlichen Ländern angreifen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch den Unterschied herausarbeiten. Und das ist das, was ja Marx und Engels auch immer getan haben, dass sie gesagt haben, natürlich ist es so, und ich will hier mal zitieren, auch beispielsweise die Lage der arbeitenden Klasse in England, geschrieben 1845 von Engels, indem er sich damit auseinandersetzt, wo ist die Parallelität und wo sind die Unterschiede der Sklaverei in Nordamerika und die weiße Sklaverei, also die Sklaverei der Lohnabhängigen. Und da gibt es bei Engels eine ganze Menge von Positionen, von Beispielen, wie das im Einzelnen abgelaufen ist, wie dieser Prozess sich in England dargestellt hat. Und Marx sagt dann im Arbeitstag, aufbauend auf den Schriften von Engels, sehr interessant, im ersten Band des Kapitals, also unter dem Abschnitt der Arbeitstag, hat er das Motto formuliert, mutato nomine dete fabulu narrateur. Was heißt das? Also ich bin auch kein Lateiner, kein großes Latinum. Der Name ist geändert, aber die Geschichte handelt von dir. Also er spricht über die Sklaverei und sagt also, der Name ist geändert, aber es handelt von dir und kommt dann weiter. Die nordamerikanische Sklaverei vergleicht er mit der Lohnarbeit und sagt dann, lies statt Sklavenhandel Arbeitsmarkt, statt Kentucky und Virginien Irland und die Agrarkulturdistrikte von England, Schottland und Wales, statt Afrika, Deutschland. Also eine sehr interessante Position, dass er sagt, also ihr redet über die Sklaverei, aber wie das hier von ihm unter dem Motto, dem lateinischen Motto gesagt wurde, der Name ist geändert, aber die Geschichte handelt von dir. Also das ist das Besondere von Marx und Engels, dass sie diesen Vergleich herstellen konnten, aber gleichzeitig sagen, und das ist doch auch wichtig und ist für uns wichtig, heute noch zu verstehen, dass die Befreiung der Sklaven wenigstens, und also die Überwindung der Sklaverei in Nordamerika wenigstens die juristische, die rechtliche Freistellung gebracht hat und das auch für die weißen Sklaven, also die Lohnarbeiter, die nicht in die Sklavenposition hineinkommen, obwohl die Begrifflichkeiten und die Auswirkungen ganz ähnliche sind, aber die juristische Situation ist eine andere. Sie sind also juristisch in gewisser Weise frei, aber nur juristisch. Das große Werk von Marx handelt ja davon, und natürlich auch bei Engels handelt ja davon, dass eben das Private frei geworden ist und das Private ist das Private und das Staatliche ist das Staatliche, aber das Private eben die Abhängigkeits- und die Unterdrückungsverhältnisse konstituiert haben. Aber das ist der Unterschied zur förmlichen Sklaverei, also zur juristischen Sklaverei, zur Abhängigkeit der Sklaven der Schwarzen in Nordamerika, die ja auch juristisch nicht frei sind. Und er sagt, also diese juristische Freiheit ist ein gigantischer Fortschritt, ein Riesenfortschritt, den dürfen wir nicht verkennen. Also bei der allen Parallelität zwischen weißer und schwarzer Sklaverei betonen Marx und Engels, aber auch andere natürlich, aber das ist einer ihrer Verdienste. In der Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation wird das nochmal deutlich. Sie sagen dann dort in diesem Text, nicht die Weisheit der herrschenden Klassen, sondern der heroische Widerstand der englischen Arbeiterklasse gegen ihre verbrecherische Torheit bewahrte den Westen Europas vor einer transatlantischen Kreuzfahrt für die Verewigung und Propaganda der Sklaverei. Dazu muss man wissen, dass der Streik der englischen Hafenarbeiter, die Baumwolle zu entladen, dazu geführt hat, dass die Konservativen, also die Liberalen und Konservativen, waren ja die einzigen Parteien in England, die damals überhaupt Gewicht hatten, also den Süden, also die Südstaaten in dem Bürgerkrieg überhaupt unterstützen konnten. Sie waren dabei, also sie wollten eigentlich mit ihrer Flotte also die Südstaaten unterstützen und das hat also die Arbeiterklasse mit ihren Streiks wenigstens zum Teil, also hat einen großen Anteil daran, das zu verhindern. Aber Marx sagte dann auch mit dieser Einschätzung, also hier Lusodo sagt, mit Marx lag mit dieser Einschätzung voll und ganz richtig, mit der Aufhebung der Sklaverei der Schwarzen mündete der Sezessionskrieg, wenn auch nur teilweise, in die Emanzipation einer Rasse bzw. einer unterdrückten Nation. Aus all diesen Gründen gehörte der Sezessionskrieg in den Augen von Marx zu den wichtigsten Klassenkämpfen seiner Zeit. Die Prätentation, mit der die Sklavenhalter die Identität von Arbeit und Sklaverei behaupten und bekräftigten, jener allgemeine Kreuzzug des Eigentums gegen die Arbeit erlitt eine Niederlage, deren Bedeutung die Grenzen der USA und auch der schwarzen Rasse überschritt. Da kommt jetzt ein weiterer Aspekt hinzu, also der jetzt in diesem zitierten Text bei Lusodo eine große Rolle spielt, dass er den Klassenkampf jetzt nicht darauf beschränkt, dass Arbeiter für ihre Löhne kämpfen oder gegen Entlassung kämpfen oder für bessere Arbeitsbedingungen, sondern dass sie auch eben internationalistisch aktiv sind und bei der Unterstützung der Befreiung einer Rasse, wenn man das jetzt aus der alten Begrifflichkeit, die gebraucht man ja heute nicht mehr, aber jedenfalls die Befreiung der Schwarzen, war eben auch Teil des Klassenkampfes im 19. Jahrhundert, den die englische Arbeiterklasse mitgekämpft hat. Das war für Dominique Lusodo immer sehr wichtig, dass dieser Klassenbegriff und auch damit der Klassenkampfbegriff nicht verengt wird auf einfache Lohnabhängigkeit. Er sagte immer, also dieses binäre Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital, das muss die Linke endlich überwinden. Sie muss also die Diskriminierung als Ganzes, die Rassendiskriminierung, die Unterdrückung der Frau und natürlich auch die Zensusdiskriminierung der Arbeiter in den Blick nehmen. Und das ist ein klassisches Beispiel, wenn man die Inauguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation, die ja von Marx 1864 formuliert wurde, wenn man die nochmal liest, dann wird einem klar, dass am Anfang der Arbeiterbewegung, bevor es in den meisten Ländern überhaupt Arbeiterparteien gab, schon der internationalistische Kampf also von großer Bedeutung war. Und dass also der Kampf sich auch nicht alleine nur auf Lohnarbeit, Kapital gegen Lohnarbeit im engeren Sinne konzentrierte, sondern eben erkannt hat, dass also die Befreiung der Schwarzen in Nordamerika also eine Bedeutung für die ganze Welt hat, also dass dieser antirassistische Kampf von ungeheurer Bedeutung ist. Das sind also die Dinge, die man aus dieser ganzen historischen Situation lernen kann. Allerdings, was bei Marx und bei Engels noch fehlt, ist der große Anteil der Schwarzen selbst bei der Befreiung, da kann man mehr lesen bei den Historikern der USA heute, also bei den kritischen Historikern natürlich. Also zum Beispiel bei Angela Davis, die hat also untersucht, wie stark also auch die Schwarzen auf der Seite von Lincoln mitgekämpft haben im Sezessionskrieg. Das waren ganze Bataillone und da gab es auch interessante Konstellationen, dass Schwarze zusammen mit den Indianern gekämpft haben gegen die Südstaaten. Also solche gemischten Bataillone hat es gegeben. Also das weiß man jetzt allerdings erst und Marx und Engels konnten das damals noch nicht wissen. Und sie haben also ganz konzentriert auf die Unabhängigkeit bzw. die Rolle, die die englische Arbeiterbewegung da gespielt hat. Natürlich ist es so, dass die, und das ist ja jetzt allgemein bekannt, weil das eben die Gründungsurkunde der Arbeiterbewegung war, dass eben die moderne Sklaverei sich juristisch sozusagen jeder ist frei, seine Arbeitskraft zu verkaufen. Also man ist nicht Sklave im engeren juristischen Sinne, aber eben im gesellschaftlichen Sinne ist man es. Also das war ja die Erkenntnis von Lassalle, von Bebel, von Marx und Engels und Liebknecht und so weiter in Deutschland, dass natürlich also die Sklaverei über die Hintertür als soziales Verhältnis, als gesellschaftliches Verhältnis wieder zurückkehrt, auch wenn es nicht als juristisches. Die wurden ja nicht versklavt im Sinne, dass man also die Fabrik nicht verlassen darf oder nicht den Ort verlassen darf, aber manchmal war es doch so, aber Mariana muss immer springen. Ja, und das Interessante in dem Zusammenhang, wenn man die Parallelität nochmal sieht, die man eben nur eingeschränkt betrachten darf, weil man eben betrachten muss, dass die juristische Freiheit eben doch nicht zu vernachlässigen ist, aber die soziale Abhängigkeit da ist, dass man sieht, 1834, ein interessantes Datum, 1834 hebt England die Sklaverei in den übrigen, also abgesehen jetzt von den nordamerikanischen Republiken, die ja nicht mehr zu England gehörten, die waren ja selbstständig, in den verbliebenen englischen Kolonialländern hebt 1834 England die Sklaverei formal auf, also wird abgeschafft. Und im gleichen Jahr, 1834, wird das Armengesetz verabschiedet in England, also im Mutterland. Was bedeutet das? Also herumstreunende Leute, wie man damals sagte, Leute, die sich weigern, in feste Arbeit zu gehen, die ein bestimmtes Alter überschritten haben. Meistens war das schon bei 10 und 11 Jahren. Die konnte man also auf der Straße wegfangen und konnte man also in sogenannte Armenhäuser stecken. Das wurde also faktisch wie in Gefängnissen, wurden die angeblich nicht arbeiten Wollenden interniert, kaserniert. Und da gibt es bei Engels unglaublich viele und schreckliche Beispiele, wenn man das liest, in die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und das zeigt die ganze Parallelität. 1834, die formelle juristische Aufhebung der Sklaverei in den englischen Kolonien und gleichzeitig also die Verabschiedung des Armengesetzes mit der faktischen sozialen Sklaverei oder mit den Unterdrückungsmaßnahmen in England selbst. Naja, und wenn man den Stolz der heutigen Liberalen, darum geht es ja Rousseau in seinen Texten vor allen Dingen, wenn man sich das anguckt, die Vordenker des Liberalismus, also wie John Stuart Mill, Alexis de Tocqueville, Jeremy Bentham, Bernard de Mandeville, Edmund Burke und so weiter, Adam Smith, da findet man in allen Texten und die liest man ja heute nicht mehr. Und insofern ist es ja so wichtig, dass man den Rousseau da hat, dass man das da, also er hat ja das alles, wie er das gemacht hat, weiß ich nicht, aber er hat das jedenfalls verarbeitet, hat das wieder ans Licht geholt. Und da findet man also die schrecklichsten Worte über die arbeitenden Menschen, ja, die als faktisch als Untermenschen bezeichnet werden. Das wird dann auch gesagt, die weißen Knechte, die man in den Metropolen hat, oder da werden die Arbeitenden, die Lohnabhängigen mit Pferden verglichen, die nicht mehr Fähigkeiten haben als ein gut trainiertes Pferd, ja, mit Pferden, also als Instrumentum Vokale bezeichnet als Arbeitsmaschinen, also bei Smith beispielsweise, bei Mandeville. Nach Locke ist ein Hilfsarbeiter nicht in der Lage, besser zu denken als ein Eingeborener, was also eine Abqualifizierung ohne Gleichen bedeutete, ein a perfect natural. Ja, also das kann man alles da nachlesen und das ist in der stolze Geschichte des Liberalismus mit eingeschrieben. Ja, und das sagt dann auch als Schlussfolgerung, nicht nur kann die Lage der weißen Knechte in Europa, also muss man immer sagen, weißen Knechte, also in Anführungszeichen, sie waren juristisch und sind juristisch frei, aber sind in den sozialen Verhältnissen Knechte, in Europa kaum befreit genannt werden, auch das Bild, welches um das liberale Denken der Zeit von ihnen vermittelt, unterscheidet sich nicht so sehr vom Bild der schwarzen Sklaven im Süden der Vereinigten Staaten. Also sind interessante Gedanken, wenn man das unter dem Aspekt also der weißen Sklaverei betrachtet. Was Dominique Lussuolo auch auszeichnet, ist, dass er nicht alleine auf den Status der Lohnarbeit blickt. Natürlich ist das ein zentraler Status, aber wir sind ein bisschen verblendet durch die Geschichte der Sozialdemokratie, insbesondere durch die Zweite Internationale, die also auf die Gewerkschaften vor allem gesetzt hat und vom Streikkampf erwartete, dass er irgendwann zur Revolution führt, also irgendwie in verschiedenen Stufen. Und von dort aus der Blick also weitgehend verloren gegangen ist auf die Unterdrückten, die sich in der Breite der Abhängigen, der Diskriminierten gezeigt haben und die ihre Kämpfe da ausgefochten haben. Also Lussuolo legt immer Wert darauf in seinen Schriften, nicht nur in diesem Liberalismusbuch, sondern auch in anderen. Zum Beispiel über die Aktualität des Klassenkampfs in seinem Buch. Die gesamten Lebensbedingungen der Deklassierten in Blick zu nehmen. Ganz ähnlich wie das Engels gemacht hat mit England, die arbeitende Klasse in England. Also er zeichnet ein Gesamtbild der Unterdrückung der Diskriminierten. Und dazu gehören auch die Lehrlinge, die Häftlinge, das Gesinde, wie man so sagte, aber auch der Frauen. Wobei, das war auch mit ihm immer schwer zu diskutieren. Wenn wir darüber ins Gespräch kamen, über genau diese Frage der Diskriminierten, dann habe ich immer gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, dass du die Lage der Frauen auch dort mit hineinbeziehst, aber du hast eigentlich nie was darüber geschrieben. Und das fand er dann ein bisschen respektlos, weil er gesagt hat, ich habe so viel geschrieben und so viel gearbeitet, also du kannst mir nicht vorwerfen, dass ich das nicht auch noch gemacht habe. Aber tatsächlich, also der Name Clara Zetkin taucht nie auf in seinem Werk. Also da hatte er einfach, wie das ist ja auch durchaus verständlich bei der Fülle von Quellen und von Traditionen, denen er nachgegangen ist, da hatte er also wenig beigetragen, aber das müssen eben andere machen, da kann ja nicht alles einer machen. Aber da will ich nur kurz noch erwähnen, was er in dem Zusammenhang auch an Fakten dargestellt hat. Also zum Beispiel die drastische Verschärfung der Delikte gegenüber Eigentumsdelikten, also der Strafen gegenüber Eigentumsdelikten, am Beginn des 19. Jahrhunderts in England vor allen Dingen, aber auch in Frankreich und in Deutschland. Also einfachster Diebstahl wurde oft mit der Todesstrafe bedroht. Und das traf vor allen Dingen auch Minderjährige. Das traf also auch Häftlinge, die sich der Strafe entzogen haben. Oder auch und vor allen Dingen Deserteure. Also das betraf also diejenigen, die auf der Straße oft weggefangen wurden in England. Das beschreibt auch Thomson in seinem Werk The Making of the English Working Class. Die Matrosen wurden mit Gewalt auf den Straßen von London und Liverpool rekrutiert. Und im Volk gab es keine verhasstere Institution als die Press Gang, die Zwangsanwerbung, also so wie das jetzt in der Ukraine passiert, wenn man die Bilder sieht. Er hat also das ganze Spektrum und die Behandlung der Matrosen und die Behandlung also der Soldaten also in den Blick genommen, Lussuolo. Und das ist doch schon etwas sehr viel mehr als in den klassischen Beschreibungen der Lage der Arbeiterklasse oder der Lohnabhängigen. Also dass man auch die gar nicht lohnabhängig sind, also die sozusagen im Vorfeld diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, mit Strafen belegt werden und so weiter. Also, dass man die auch in den Blick nimmt. Und was sehr wichtig war und wichtig ist, dass man auch die Frage der Soldaten, also der Zwangsrekrutierten, damit einbezieht. Übrigens, jemand, der das in der Tradition von Engels vor allen Dingen, der das im Blick hatte, auch von anderen, also in der Sozialdemokratie vertreten hat, war Karl Liebknecht. Also wenn man die Schriften von Karl Liebknecht liest und wenn man sein parlamentarisches Wirken sieht, hat er sich immer darum gekümmert und war immer ein Hauptaugenmerk, wie sieht das eigentlich in der preußischen Armee aus und welche Bedeutung hat die und wie sind die Unterdrückungsverhältnisse, wie sind die Strafen dort und etwas, was die Sozialdemokratie in ihrer Gänze damals gar nicht erfasst hat. Und dass Revolutionen überhaupt infolge des Ersten Weltkriegs möglich waren, das hängt gar nicht mit den Lohnabhängigkeitsverhältnissen zusammen oder sagt man, wir haben also zu wenig Lohn bekommen oder so, sondern mit der Situation, dass die unter den Bedingungen einer Herrschaft von Offizieren, Vorgesetzten, die aus der herrschenden Klasse kamen, also in den Tod geschickt wurden und kein Widerwort durfte dagegen erhoben werden, sonst galt man als Deserteur und konnte erschossen werden. Und die Situation hat eigentlich der Arbeiterklasse und deren, die herkommen, also die Augen geöffnet über die wirklichen Klassenverhältnisse. Und deswegen war die Revolution möglich in Deutschland wie auch vor allem in Russland. Also die wurde gewonnen mit dem Slogan, für den Frieden einzutreten. Das kann man ja alles nachlesen, das ist auch bekannt. Aber ich will noch auf eins hinweisen. Der Arthur Rosenberg, der dafür auch einen Blick hatte, großer Historiker, der mal Kommunist war, dann wieder ausgetreten ist, aber trotzdem ein großer Historiker, der hat die Forderungen nochmal zusammengestellt in seinem Buch, die Entstehung der Republik, immer noch sehr, sehr lesenswert. Die Forderung, die auf den Kriegsschiffen Thüringen und Helgoland erhoben wurden am 29. 30. Oktober 1918. Also als erstes haben sie erstmal gefordert, die Aufständischen, die Straflosigkeit. Das ist ja schon mal erstaunlich, man macht eine Revolution und fordert die Straflosigkeit. Also das hat er sich schon ein bisschen amüsiert. Er kam ja aus früheren Verhältnissen, er kam aus bürgerlichen jüdischen Verhältnissen, der Rosenberg, und fand das schon sehr komisch. Aber dann geht es weiter, nicht nur die Straflosigkeit. Ein zweiter wichtiger Punkt war die einheitliche Menage für Mannschaften und Offiziere, also die einheitliche Kost. Ja. Mein Vater war übrigens auch im Zweiten Weltkrieg in der Marine und hat immer gesagt, die haben da Fleisch gegessen, wir haben nur die verfaulten Kartoffeln gekriegt und so weiter. Das führte auch zu, die haben verfaulte Kartoffeln bekommen und die Offiziere haben Fleisch gegessen. Das war also schon damals so und auch im Ersten Weltkrieg so, im Zweiten Weltkrieg war es genauso. Dann haben sie gefordert, der Arbeitsdienst und der Urlaub sollen neu geregelt werden. Und dann sagt der Arthur Rosenberg, unvergleichlich ist Punkt 9 der revolutionären Forderung, die Anrede, Herr Kapitän und so weiter, hat nur am Anfang eines Satzes zu dienen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fällt sie weg und ich rede den Vorgesetzten mit Sie an. Ja, aber das hört sich albern oder das heißt sich... Man sagt, hatten die nicht andere Forderungen, aber das zeigt, dass die Breite der Diskriminierung, der Unterdrückung, also dass die ganz genau bis in die Poren, bis in die Einzelheiten empfunden wurde und das also für sie von großer Wichtigkeit war, als Menschen wahrgenommen zu werden. Also nicht als Nummern oder Soldaten und Matrosen, die also der Prügelstrafe ausgesetzt waren, sondern als Menschen, als gleichberechtigte Menschen. Und immerhin diese Revolution, die um diese Forderung, das waren die wesentlichen Forderungen, das war nicht die Sozialisierung, Vergesellschaftung oder sonst was, sondern die Matrosen, die hat das System zum Einsturz gebracht. Ja, das alte feudale System. Die sind also von Kiel aus dann mit dem Zügen, so. Das waren Massenbewegungen. Und also das nochmal herauszuarbeiten, das ist die Stärke von Domenico Lussodo, die Breite nochmal darzustellen. Und das ist auch, was in der dritten Welt ankommt. Wir wundern uns, dass er so weit verbreitet ist in Brasilien, in Argentinien, in Lateinamerika insgesamt, aber auch in anderen Ländern, dass eben die sich damit identifizieren können. Dass sie sagen, ja, wir sind ja Diskriminierte, aber nicht nur als Lohnabhängige. Wir haben ja gar nicht die Chance, lohnabhängig zu sein, sondern sind ja meistens in der Schattenwirtschaft und wie müssen wir uns durchschlagen. Aber wir sind eben, wir fühlen uns diskriminiert als rassisch Unterdrückte, wenn man das so nennen kann heute noch, oder als Diskriminierte, die nicht den Zugang haben zu bestimmten kulturellen Gütern und so weiter. Das ist, was er ausgedrückt hat. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das nochmal in dem Zusammenhang nehmen. Ich will jetzt kurz etwas sagen über den zweiten Teil, also den Text Die Barbaren der Metropole, weil das direkt anschließt, die weißen Knechte. Das behandelt dann wieder bei ihm die Barbaren der Metropole. Also Metropole heißt für ihn vor allen Dingen Frankreich. Also im 19. Jahrhundert war das Zentrum der revolutionären Bewegung natürlich Frankreich. Also die Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts, die große Französische Revolution mit der Menschenrechtsdeklaration, dann 1830, wo viele sagen, auch Hegel gesagt hat, Frankreich wurde ein protestantisches Land, also konnte sich lösen aus der engen Verklammerung, also der katholischen Kirche. Aber dann vor allen Dingen 1848, 1849 mit der Revolution, wo die Arbeiter ja zum ersten Mal, also die Arbeiterklasse zum ersten Mal eine bedeutende Rolle spielte, mit der Forderung, die sie durchsetzen konnte, Nationalwerkstätten zu schaffen und damit also Zehntausende von Arbeitslosen, prekär Beschäftigten, wenn man überhaupt von Beschäftigten reden kann, also konnten in Lohn und Brot gebracht werden. Das war aber nur eine kurze Blüte, die Nationalwerkstätten wurden von den bürgerlichen Revolutionären, also von der bürgerlichen Klasse, die 1848 an die Macht kam, dann wieder aufgelöst und es gab eine erbitterte Schlacht, die Tausende von Opfern forderte. Das war überhaupt die erste Schlacht und das hat Marx auch immer beschrieben, die erste wirkliche Schlacht zwischen Bourgeoisie und Proletariat, also die umging um die Nationalwerkstätten in Frankreich. Furchtbare Verluste auf Seiten der Arbeitenden. Offiziell wurden 3000 Gefangene massakriert, also die wurden als Gefangene erschossen. Aber die Geschichtswissenschaft heute, gibt es verschiedene Quellen, geht also von weit höherer Zahl aus, von bis zu 15.000, also die massakriert wurden im Ergebnis also dieses Juni-Aufstands. Und weitere 20.000 wurden also deportiert, was bedeutete meistens auch ein Todesurteil. Das hieß dann immer die trockene Guillotine, also in Neukaledonien oder aber auf den Pfefferinseln, also Französisch-Guyana vor der Küste Südamerikas. Nach den Worten des deutschen Historikers Arthur Rosenberg, den ich hier nochmal zitiere, der Aufstand der Pariser war von Anfang an hoffnungslos, weil sie auch über kein revolutionäres Konzept verfügten. Auch Marx hat das in seinen Schriften über die Klassenkämpfe in Frankreich nochmal so beschrieben. Was aber Lussaudo herausarbeitet, ist ein bestimmter Aspekt, der wiederum so typisch für ihn ist, wenn man ihn verstehen will. Er geht auf eine Figur ein, den Brigadegeneral Louis-Eugène Cavaignac, der die Truppen befehligte, die den Aufstand in Paris 1848 niederschlugen. Dieser Cavaignac spielt in zweierlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Zum einen seine Herkunft, und das war eben das, was Lussaudo immer herausarbeiten wollte. Er war wohl Brigadegeneral 1848, aber er war es deshalb geworden, weil er vorher 1832 in den Kämpfen der französischen Kolonialtruppen gegen Abdel Akada, Sabine kennt sich da sehr viel besser aus als Algerienkennerin, in Algerien ausgezeichnet hat und war zum Gouverneur von Oran bestimmt worden. Ja, also Frankreich hatte ja schon Algier damals genommen, 1830, war schon die erste Kolonisierung Nordafrikas, einer der ganz frühen. Auch dort schon mit einer, was ich letzte Mal behandelt hatte, hier im November, mit einer Herrenvolk-Democracy, also mit einer Herrenvolksgeschichte. Also Weiße haben über, wie sagt man, braune Oliven, Farbige hat man manchmal auch gesagt, für die Nordafrikaner oder für die Muslime. Also hat sich durchgesetzt. Und hier zeigt sich etwas, dass einer, der also als ganz brutaler Militär in Nordafrika bei der Niederschlagung und bei einem Krieg gegen die Eingeborenen, um das mal so zu nennen, gegen die dort Lebenden eingesetzt war zur Aufrichtung eines Kolonialreichs, 1848 nach Paris geholt wurde und setzt mit gleicher Brutalität diesen Kampf fort. Also diese Parallelität zwischen Dritter Welt und Erster Welt, also dass diese Brutalität auch sich ausdrücken konnte in der bürgerlichen Gesellschaft. Das hängt damit zusammen, dass diese Leute vorher in den Kolonien gekämpft hatten. Und man kämpfte dort unter ganz anderen Bedingungen. Man hatte viel mehr Freiheiten, man konnte viel mehr grausame Dinge veranstalten, das mal so zu sagen, ohne dass man zur Rechenschaft gezogen wurde, und hat das übertragen in die Welt, in die erste Welt. Übrigens hat es das auch in Deutschland gegeben. Im Ersten Weltkrieg waren sehr brutale Generäle, die auch danach noch in den Freikorps gekämpft haben, waren früher Offiziere und Bataillonskommandeure in Südwestafrika oder auch in heutigen Tansania und so weiter und haben dort ihr Handwerk gelernt, um das mal so zu nennen. Ja, diese Parallelität. Übrigens, was er nicht erwähnt hat, aber was ich fiel mir dann ein, als ich das gelesen hatte, da habe ich doch mal was bei Rosa Luxemburg gelesen, also dann habe ich das auch gefunden in der Junius-Broschüre. Rosa Luxemburg das ganz ähnlich schon gesehen. Sie hat darauf hingewiesen, dass der Imperialismus, also Juniors Broschüre direkt nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der Verrat der Sozialdemokratie war das große Thema. Übrigens wusste Lenin nicht, dass das Rosa Luxemburg war, hat immer geschrieben, der Juniors hat also wunderbare Analyse der deutschen Situation geschrieben, wusste aber nicht, dass das Rosa Luxemburg war. Das hat ihm später erst mitgeteilt worden. War ja diese Kommunikationswege während des Ersten Weltkriegs nicht gegeben. Aber da sagt sie, dass es der Imperialismus ist, der nach seinem Wüten in den Kolonien, und jetzt Zitat, die reißenden Pranken in den eigenen Mutterschoß in die bürgerliche Kultur krallten. Zum ersten Mal sind jetzt die reißenden Bestien, die vom kapitalistischen Europa auf alle anderen Weltteile losgelassen waren, mit einem Satz mitten in Europa eingebrochen. Ein wunderbares Bild, also sie war ja sehr schriftstellerisch, also mit großen Bildern gearbeitet. Und also das ist wirklich, also der Gedanke auch von Domenico, er hatte diesen Satz jetzt nicht, hat ja so viel anderes gesehen und gewürdigt, aber das hat er jetzt nicht gesehen, das habe ich jetzt hinzugefügt. Das haben wir also schon mit Rosa Luxemburg. Die hatte das schon erkannt, dass also die Brutalität, die der Westen in der Dritten Welt entwickelt hat, also dann spätestens im Ersten Weltkrieg, also zurückkehrt in die Erste Welt. Und diesen ganzen Terror gegen die Unterdrückten entwickelt, also dieser Krieg wurde ja auch geführt eben mit einer unglaublichen Terror. Also Losodo hat dann auch immer wieder geschrieben, also die französische Armee, also die ja im Ersten Weltkrieg dann als vorbildlich galt, weil sie in der Lage war, also die deutschen Truppen aufzuhalten, also die hatte eben das Prinzip der Abschreckung, also wer nicht nach vorne gehen wollte, nicht in den Graben gehen wollte, wurde eben rücksichtslos erschossen. Und sie haben eben zur Abschreckung auch dieses, ich glaube, das heißt Decennien-System entwickelt, dass jeder Zehnte einfach so erschossen wird, zur Abschreckung. Sie abgezählt und wie die aufgestellt wurden, das hat die eigene Armee gemacht. Ja. Also das muss man schon können und das konnte man nur, weil man vorher in den Kolonien das gelernt hatte. Ja, wie Lenin sagte, diesen Völkern wird ja nicht einmal also die Würde einer Bestattung den Soldaten gegeben, sondern das sind ja gar keine Völker, das sind ja nur irgendwelche Bewohner der Dritten Welt. Also es gibt so ein berühmtes Zitat von Lenin. Ja, jetzt noch kurz zu diesem Teil, Volksaufstand der Pariser Kommune, der nächste Versuch, also die Wende in Frankreich durch das Proletariat zu erreichen, also durch den Aufstand in Paris unter den Bedingungen der Belagerung durch die preußisch-deutschen Truppen. Alles bekannt, aber hier ist auch interessant, und das sind immer die Aspekte, die ich sozusagen versuche herauszuarbeiten, die ja Losodo dann auch immer wieder in den Mittelpunkt stellt. Die Sprache, wie die Aufständischen in der Pariser Kommune von den Bürgerlichen, von Thiers und von den anderen, die sie dann unterdrückten, geführt wurde, die Sprache, die also dort angewandt wurde, um diesen Aufstand zu beschreiben, das war sehr interessant, dass die immer wieder sagten, das sind Sklaven und das sind Wilde. Ja, das sind also Wilde, also dieser Begriff, der aus der Dritten Welt entnommen wurde. Und hier zitiert Losodo auch Nietzsches Verurteilung der Pariser Kommune. der in ihr einen barbarischen Sklavenaufstand am Werke sah, der Zivilisation schrecklicher Zerstörung beizufügen. Und er erwähnt hier Lusodo Jeremy Bentham, auch ein großer Liberaler, für den nichts Gutes von den armen Wilden zu erwarten war. Also diese Parallelität, also dass man die Aufständischen hier auch, nicht nur 1848, sondern auch bei der Pariser Kommune, als Wilde bezeichnet und als Einbruch der Dritten Welt, als der Sklaven letztendlich meinte erkennen zu können und diffamiert hat und den Abstand hergestellt hat. Und der Abstand, der dann hergestellt wurde, der hat dann eben das möglich gemacht, also diese furchtbaren Verbrechen an den Aufständischen zu begehen. Also die wurden dann noch viel härter bestraft und es wurden viel mehr bestraft und verfolgt und massakriert als 1848. Also es gibt hier auch furchtbare Zahlen und zum Beispiel, dass die Überlebenden, die man deportiert hat, auch niemals rehabilitiert worden sind, also bis heute nicht. In Frankreich sind die bis heute nicht also rehabilitiert, also deren Strafen sind nie aufgehoben worden, nicht mal symbolisch. 9000 Kommunarinnen und Kommunaren wurden zu Gefängnis und Verbrennung verurteilt. Und hier ist noch ein Zitat, was nicht bei Lusodo vorkommt, hat den Sebastian Haffner nicht wahrgenommen, so. Kann ja nicht alle wahrnehmen. Aber hier ist noch ein interessantes Zitat von Sebastian Haffner, der einen offenen Blick dafür hatte, für diese furchtbaren Ereignisse. Der hatte einen eigenen Text geschrieben über die Pariser Kommune und er sagt dann zum Schluss, man steht wie betäubt vor dieser furchtbaren und unermüdlichen Rache. Unermüdlich wirklich, weil noch 4 Wochen später wurden also in den Straßen von Paris also Kommunaren, die man aufgegriffen hat, exekutiert und zwar auf der Stelle. Also es war keineswegs so, dass mit der Überwindung oder mit dem Ende des Aufstands also die Exekutionen aufhörten, sondern man hat das gemacht wie in der Dritten Welt. Also man hat die, wo man sie fand, hat man sie erschossen und der Sebastian Haffner sagt, die Raserei der ersten Blutorgie und danach die kalte Verbissenheit des jahrelangen Justizterrors, wie passen sie zu der hochkultivierten, hochgebildeten französischen Bourgeoisie der 70er Jahre, zu den Menschen der Belle Époque? Und das ist mit die schärfste Kritik, die also Sebastian Haffner, der ja für sich selbst sagte, er ist ein aufgeklärter Liberaler und war auch ein ganz großer, es lohnt sich immer, ihn zu lesen, dass er eben hier eben zum Ergebnis kam, das war eben, ist auch Teil der bürgerlichen liberalen Welt, die man nicht übersehen darf und die man nie vergessen darf und die dann in den Ersten Weltkrieg führte zu diesem fürchterlichen Gemetzel. Ich will hier nur eins zitieren, eine furchtbare Beobachtung. Der Augenzeuge Lisa Gerais, hoffentlich spreche ich den richtig aus, schilderte, wie wohlhabende Pariserinnen und Pariser zur gleichen Zeit, also 1871, Belle Époque, wieder Besitz von ihrer Stadt nahmen nach dem Aufstand der Pariser Kommune. Und er sagt, der Augenzeuge sagt, seit Donnerstag lief dieser behandschuhte, in Seide gehüllte Pöbel den Gefangenen nach, jauchzte den Gendarmen zu, welche die Züge führten und jubelte beim Anblick der blutigen Möbelwagen. Ausgelassene, elegante Damen machten sich ein Vergnügen daran, die Leichen zu betrachten und hoben mit ihren Sonnenschirmen die letzte Bekleidung der tapferen Toten auf, um sich daran zu ergötzen. Liberale Welt. Das hat Brecht übrigens in sein Stück Die Tage der Kommune auch aufgenommen. Ja? Weiß nicht, ob es am Anfang oder am Ende ist. Das muss ich mir notieren. Okay, das ist ganz wichtig. Ja, naja, und wenn man das auf Deutschland überträgt, wir hatten ja, was ja die Sozialdemokratie auch heute überhaupt nicht mehr zur Kenntnis nimmt, wir hatten die Sozialistengesetze in Deutschland, wohl nicht mit Justizterror in dem Sinne, dass Menschen willkürlich hingerichtet wurden, aber immerhin, es wurden 1878 mit Unterstützung der Liberalen im Reichstag wurde das verabschiedet. Darauf muss man immer wieder hinweisen. Es geht ja um die liberale Welt, also die ja angeblich so blendend dasteht. Wurden 153 Vereine, 175 Zeitungen und Zeitschriften verboten. Und insgesamt wurden während der 12 Jahre des Sozialistengesetzes zwischen 800 und 900 Verdächtige mit nahezu 1500 Familienangehörigen aus ihrer Heimat verwiesen. Allein in den beiden Jahren 1878 und 1879, also am Beginn der Sozialistengesetze, verhängten die Gerichte 600 Jahre Gefängnis wegen Vergehen gegen das Unterdrückungsgesetz und Majestätsbeleidigung. Und bis 1888 waren es noch einmal 881 Jahre. Also auch wir haben eine Geschichte der Unterdrückung, die sozusagen ein Vorspiel ist der Unterdrückung, der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht dann 1918 und vor allen Dingen dann im Faschismus. Also das kommt ja nicht von ungefähr, sondern kommt aus dem Schoß der liberalen Gesellschaft. Das Pathos des Individualismus ist natürlich ein zentraler Baustein, also der Liberalismuskritik von Domenico Lussodo, weil es ist ja ganz klar, wie er mal so gesagt hat, also um ihn jetzt ein bisschen nachzuahmen, also dass der Liberalismus undenkbar ist und den Kern in sich trägt, also er ist der Individualismus, er ist die Verwirklichung des Individualismus, die Freiheit, Libertas, also das ist ja das, was seine Parole ist und sein ganzes Herkommen bestimmt und seine Attraktivität ja auch ausmacht. Das ist ja so, dass nach dem Ende des Realsozialismus also so viele Sozialisten, Kommunisten und andere also mit fliegenden Fahnen zum Liberalismus übergegangen sind, weil sie gesagt haben, wir haben ja gar nicht gesehen, dass der Individualismus das eigentliche Kernproblem ist. Das ist, beziehungsweise das ist das, was der Realsozialismus nicht verwirklichen konnte, die individuelle Entwicklung des Einzelnen. Ja, und dann ist ja das passiert, was Stefan Hermlin in seinem Buch Abendlicht gesagt hat, also er hätte das Kommunistische Manifest in seinem Leben vielleicht 40, vielleicht 50 Mal gelesen und hätte den Satz immer so verstanden, die Freiheit des Einzelnen ist die Bedingung der Befreiung aller, dass er hätte das erst in dem Augenblick verstanden, dass die Befreiung des Einzelnen die entscheidende Grundlage ist. Und das hat er in seinem Buch Abendlicht also dann dargestellt, aber damit hat er natürlich etwas völlig verdreht, also den berühmten Satz, der gar nicht von Marx im eigentlichen Sinne konzipiert war, sondern den Marx auch aus der Französischen Revolution übernommen hat, aus der Menschenrechtserklärung. Die Freiheit des Einzelnen, Bedingung für die Befreiung aller, heißt ja, dass bis der Letzte nicht frei ist, sind nicht alle frei. Und das hat Hermlin in dem Augenblick, und man sieht ja die Dinge so, wie sie dann sozusagen in Zeitabläufen ergeben, und man interpretiert die Dinge so, wie man sozusagen das im Verständnis der Zeit eben meint, erblicken zu können, hat das eben so verstanden, dass die Grundlage der Individualismus ist und erst wenn der Individualismus wirklich verwirklicht ist, dann sind die Leute frei. Also genau umgekehrt. Und das ist ja übrigens auch in der PDS und später in der Linken also dann zu dem Dogma geworden, also die Befreiung des Einzelnen. Aber die Befreiung des Einzelnen ist die Bedingung der Befreiung aller, kann ja und muss anders, muss unbedingt historisch im Kontext anders gelesen werden. Erst, man kann es auch so übersetzen, erst wenn der Letzte auch wirklich frei ist, sind alle frei. Ein ganz großes Pathos der Menschheitsgeschichte, also was man sicherlich nicht erreichen kann und so einfach, aber was natürlich auf Rousseau zurückführt. Also Rousseau hat das auch so formuliert im Gesellschaftsvertrag. Aber der Liberalismus, ja? Dieser Grundwiderspruch, der Einzelne ist alles, das Kollektiv nicht, ist nichts oder umgedreht. Ja? Das Kollektiv bestimmt alles und der Einzelne... Das hat ja den Hermlin auch zu dieser Interpretation gebracht, weil er sozusagen also den Eindruck hatte, also das Kollektiv wird, Menschheitskollektiv oder einzelnes Kollektiv wird wie ein Mühlrad über die Nacken der Menschen gedreht und die können sich also individuell nicht entwickeln und können sich nicht befreien davon. Das war ja die Idee, beziehungsweise das war ja die Quintessenz, die man meinte, ziehen zu müssen aus dem Scheiterten oder aus der Niederlage des Sozialismus. Aber ich will mich jetzt nicht allzu lange da aufhalten dran, weil es ist ja so, dass das Pathos des Individualismus, also das der Kern, der Glutkern des Liberalismus ist. Der Glutkern. Und Lussodo greift das auf. Er sagt dann ja bei Constant, also ist schon ganz klar, die moderne bzw. liberale Freiheit dazu gehört der ungestörte Genuss des privaten Eigentums und wird dort beschrieben und gepriesen. Er sagt dann aber, in der Realität bedingt diese Freiheit zugleich den Ausschluss großer Teile der Bevölkerung, der Armen, der Lohnabhängigen, der rassisch Diskriminierten und aufgrund ihres Geschlechts Unterdrückten der Frauen. Und da hatte ich ja schon darauf hingewiesen, Lossodo bezeichnet diese Ausschlüsse in seinen Büchern und Aufsätzen wiederholt als die drei großen Diskriminierungen. Und er greift dann nochmal weit zurück. Er sagt also, wenn man jetzt an der Französischen Revolution, also insbesondere die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte würdigt, dann muss man natürlich auch sehen und erkennen, dass in Nachfolge, also insbesondere was die französische staatliche Macht, die Militärmacht, die aus der Französischen Revolution hervorgegangen ist, eben diese Menschen- und Bürgerrechte in einer ganz bestimmten Art und Weise interpretiert. Einmal die Expansionspolitik unter Napoleon I., also die dazu führt, dass faktisch ein Kolonialreich in Europa errichtet wird. Aber eben dann das Vorgehen, was wir schon behandelt haben, der französischen Armee in Haiti, das Schicksal der Farbigen in den Kolonien. Aber davon ausgehend oder davon weitergehend, die Frage des Individualismus wird dann auch so gegenüber den Völkern der Dritten Welt, also gegenüber den kolonisierten Völkern, so interpretiert, dass bestimmte kollektive Verhaltensweise, also beispielsweise, wie man heute sagen würde oder wie man früher auch gesagt hat, Stammesverhalten oder bestimmte ethnisches Verhalten, wird aufgelöst und die Menschen werden auch in den Kolonien unterschiedlich, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Großbritannien, auch in Deutschland, also von den Deutschen beherrschte Kolonien und auch in den USA, sie werden zu einer Individualisierung gezwungen, indem die kollektiven Verbindungen aufgelöst werden. Und er beschreibt das dann, also Lossodo beschreibt das dann eben an dem Beispiel der Natives in den USA, also an den Indianern, die gezwungen werden, also nicht mehr die indianischen Sprachen zu sprechen, nicht mehr lange Haare zu tragen, wie das sozusagen im kollektiven Zusammenhang der indianischen Stämme üblich war, nicht mehr die kollektive Stammeskleidung, Kluft zu tragen, sondern sich als Nordamerikaner zu verhalten und davor als Engländer und zwar als Individuum sich zu verstehen. Also das Individuum, was jetzt gefordert wird und was als herausgestellt wird als die liberale Idee und der liberale Gestus, bedeutet natürlich für viele Kolonisierte, rassisch Diskriminierte, also die Auflösung der traditionellen Bindung an ihre Völker, an ihre Ethnien, an ihre Sprachen. Also der westeuropäische Individualismus führt zu einem Isolationismus, der eben diese Verbindung auflöst. Das ist also etwas, was kaum gesehen wird. Das wird ja auch, was du geschildert hast, also Hauke Ritz, also die republikanische Bewusstsein und so weiter, ignoriert völlig diese ethnischen Zusammenhänge, also dieser Völker, die eben herausgerissen werden aus diesen Zusammenhängen und aus diesen Bindungen. Und ich hatte ja letztes Mal schon zitiert unter dem Begriff der Herrenvolk-Democracy, dieses deutsch-englische Wort, also dass auch in Ländern, die man per se als ausgesprochen liberal betrachtet, und die sind es ja auch, und deswegen sind sie ja auch so, furchtbare Verbrechen an den Natives, also wie man heute sagt, an den Indianern, an den Ureinwohnern begangen wurden, indem man sie den eigenen Familien, den eigenen Stammeszusammenhängen entfremdet hat. Ja, das ist ja bekannt geworden und das wird jetzt immer mehr publiziert darüber, weil das bis vor 20, 30 Jahren überhaupt gar kein Thema war, dass insbesondere christliche Gemeinschaften, also denen wurden in Kanada, in Neuseeland, aber auch in Australien und in den USA, war das sowieso vorher schon der Fall und ist es weiterhin, werden die Kinder übergeben und sie werden also zu Individuen erzogen und herausgelöst aus diesen Stammesverhältnissen. Also diese Brutalität und dieses Vorgehen ist etwas, was mit dem Pathos des Individuums also im engsten zusammenhängt und was sozusagen aus der westlichen Welt, also diesen Völkern über den Rücken gerollt wurde, um das mal so zu nennen. Und da gibt es ein interessantes kleines Detail, um das nur mal einzuflechten hier, dass in England vor kurzem, das ist noch gar nicht so lange her, also in Großbritannien, eine Untersuchung gemacht wurde. Man hat also die vielen ausländischen Studenten, die aus der dritten Welt in England studieren, gefragt, welche Sprachen sie denn aus dem Englischen oder neben dem Englischen noch können. Und dann haben sie eben angegeben, Französisch, Portugiesisch, Spanisch, eventuell manche sogar Deutsch. Aber nicht einer hat gesagt, also Bengali oder Hindi oder sonst was, also oder was es alles gibt, Peshawi, nicht einer, Urdu oder so. Die kamen gar nicht auf die Idee, dass diese Sprachen, also als Sprachen in der Welt, also eine Bedeutung, eine Eigenständigkeit, eine Kultur, eine Tradition haben. Und dabei waren das oder sind das Sprachen, die also weit mehr Menschen sprechen, als viele Sprachen, die dort angegeben worden sind. Also das zeigt, wie die Konditionierung funktioniert, dass man dieses eigene Herkommen ganz in den Hintergrund stellt. Und da gibt es bei Lusodo viele Beispiele. Er hat dann auch wiederum, das will ich jetzt aber gar nicht ausführen, er hat dann aber auch eben kritisiert, dass es dann natürlich auch Gegenreaktionen gab, die dann dazu führten, dass das Herkömmliche, das aus der dritten Welt kommende, aus den kolonisierten Völkern kommende, wieder idealisiert wurde, auch in Indien und auch von Gandhi teilweise, der dann gesagt hat, und auch Nero, also wir sind ganz was anderes, wir sind was Besseres, wir sind überlegen. Also das waren alles Gegenreaktionen, aber über dieses reflektiert er in seinen Büchern. Das ist ausgesprochen interessant, also da will ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen, aber er hat da sehr viel dazu geschrieben, um das darzustellen. Aber dieser Individualismus hat, was jetzt die westliche Welt angeht, die kapitalistische, entwickelte, europäische, nordamerikanische Welt natürlich auch noch eine andere Bedeutung, nämlich das Kollektive, die Möglichkeit, also sich zu verbünden gegen die soziale Abhängigkeit, also die formelle, juristische, existiert ja als Lohnabhängige, aber die soziale Abhängigkeit von den Kapitalverhältnissen, um das jetzt mal auf diesen Punkt zu bringen, und die existierte natürlich oder die entstand schon in Mitte des 19. Jahrhunderts mit den Anfängen der Gewerkschaftsbewegung. Und jetzt kommt der Liberalismus und sagt, was ihr da macht, euch zu verbünden und gegen das Kapital zu kämpfen und zu streiken und gegen die Aussperrung anzugehen, um bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen und so weiter, ihr macht doch nichts anderes. Ihr entehrt den Individualismus, den individuellen Arbeiter, und ihr geht zurück in die alte Gesellschaft des Ancien Regime. Ihr schafft faktisch wieder Zünfte, indem ihr euch verbündet, und eure sogenannte Klassensolidarität ist nichts anderes als die alte Gesellschaft, die eben vor der Individualisierung existiert. Das ist der Kern des ganzen antigewerkschaftlichen Denkens, die heute noch existiert, wenn man sich also die FAZ anschaut oder sonst was, also dass man sagt, also die Gewerkschaften, das sind ja Bürokraten, und die ganze gewerkschaftliche Bewegung ist ja eine, die den einzelnen Arbeiter oder Lohnabhängigen entmündigt. Also sie entmündigt ihn und sie führt ihn dazu, dass er sich oder er wird verführt, sich in kollektive Bündnisse hineinzubegeben, und damit untergräbt er den klassischen liberalen Individualismus, und der Individualismus ist alles. Das ist ja auch die Debatte gewesen über die Freelancer, also die jetzt unabhängig arbeiten von den Gewerkschaften, von Strukturen der Betriebe, also Selbstständigkeit. Die ganze Ideologie der Selbstständigkeit rankt um diese Individualisierung. Also dies ist ja, diese Individualisierung hat eben diese Schattenseiten, die man hervorheben muss und die man darstellen muss. Und wir kommen ja dann gleich nochmal zu Hegel, also der das ja exakt begriffen hat, schon sehr, sehr früh begriffen hat, also was das bedeutet, die Individualisierung, und wie sie also sozialen Fortschritt behindert und ausbremst und nur dem Stärkeren das Recht gibt, also sich durchzusetzen. Und das gilt für die, und typisch für Lusodo ist wieder, dass er das jetzt doppelt reflektiert, dass er das zum einen reflektiert, wie verhalten sich die westlichen Kolonisatoren mit ihrer Individualisierung gegenüber den unterdrückten Völkern im eigenen Land, also gegenüber den Indianern, sage ich mal, darf man ja nicht mehr sagen jetzt, aber gegenüber denen oder wie verhalten sich gegenüber der dritten Bevölkerung der dritten Welt und wie verhalten sie sich gegenüber der eigenen Arbeiterbewegung? Also dieses doppelte Verhältnis der Individualisierung. Ja, zwei. Würde nicht, also ich meine, klar, also ich denke auch, dass immer diese Figur findet man bis heute, ja, diese Gewerkschaftsfeindlichkeit oder so, man hat ja auch diesen Kampf Thatchers gegen die Gewerkschaften auf Staatskosten. Ja, klassisch, ja. Aber würde nicht ein, sagen wir mal, aufgeklärter Liberaler sagen, naja, aber eigentlich müsste man das ja wiederum als antiliberalen, eine Tendenz im Liberalismus begreifen, weil er dann sozusagen nicht konsequent ist. Denn es gibt ja in der bürgerlichen Gesellschaft auch die Vereinsfreiheit. Also ich meine, normalerweise ist es ja ein Selbstwiderspruch. Also entweder dürfen sich die Leute vereinigen, zu was auch immer, zu welchen Zwecken, dann muss man sich natürlich auch zu Gewerkschaften vereinigen. Also da würde man, also könnte ein Vertreter des Liberalismus sagen, dass der Liberalismus hier in einem Selbstwiderspruch sich befindet. Ja, durchaus. Und das ist ja auch etwas, was eigentlich heute auch noch auf der Tagesordnung steht, aber ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, zur Bilanz des Liberalismus, dass man sagt, ja, es gibt natürlich auch aufgeklärte Liberale oder es gibt ja, der Liberalismus hat sich auch weiterentwickelt und hat ja auch Dinge in sich aufgenommen, die er aufnehmen musste, weil die sozialen Kämpfe das von ihm verlangt haben. Aber eins ist natürlich auch klar, also ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, die volle Legalität der Gewerkschaften, die Handlungsfreiheit wurde erst 1871 erreicht in Frankreich. Und ist das Frankreich? Ich glaube, ja, ist Frankreich. Und Disraeli in Großbritannien hat sie erst 1875 gestrichen. In Frankreich, Entschuldigung, das war also 1871, war es in Großbritannien, 1875 wurde sie endgültig gestrichen und in Frankreich erst 1887, also weit nach der Pariser Kommune. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Man hat wohl denen gestattet, in Gewerkschaften sich zu organisieren. Unsere Gewerkschaften wurden in gewisser Weise anerkannt als Verbünde, also als Organisation. Aber jetzt hat man auf den einzelnen Arbeiter zurückgegriffen und gesagt, aber du darfst nicht beispielsweise du darfst also beispielsweise also eine Aussperrung oder ein gegenüber Streikbrechern darfst du nicht aktiv werden. Und man hat also weiter diejenigen verfolgt als Individuum, die also Leute hindern wollten, also als Streikbrecher aktiv zu sein. Also das hat noch lange nicht aufgehört. Und das ist ja im Arbeitsrecht heute noch so, dass also über den Streik und über die Möglichkeit, also Streikbrechern den Zugang zu gestatten zu den Betrieben, die bestreikt werden, also immer noch eine große Auseinandersetzung tobt und den Gewerkschaften immer wieder versucht wird, Ketten anzulegen. Ja, man hat vor allen Dingen für meine Begriffe die Gewerkschaften in den entwickelten Ländern der westlichen Wertegemeinschaft vollkommen entpolitisiert. Man hat, sagen wir mal, ihnen einen engen Rahmen gesetzt, dass sie Sozialverträge und so weiter aushandeln können, aber dass sie sich, sagen wir mal, auch politisch positionieren in Konfliktsituationen, das ist mehr oder weniger verboten. Ja, politischer Streik, ja. Der politische Streik. Naja, in Frankreich nicht unbedingt, da haben sie sich das erkämpft. Auch in England, auch in Italien nicht. Und ich weiß es nicht, jetzt bin kein Arbeitsrechtsexperte, aber in Deutschland ist es sehr, sehr weit, also durch die faschistische Gesetzgebung. Bitte? Einziges Land in Europa. Einziges Land sogar in Europa. Ja, das ist die Tradition, die deutsche Tradition. Dass, ja, ich will das jetzt nicht, ich glaube, es ist klar geworden, um was es geht. Also der Individualismus also hat mehrere negative Seiten. Also wenn man jetzt mit einem diskutieren würde, der also von der Linken zu einem Liberalen geworden ist, dann ist das sicherlich, sind das große Streitpunkte bzw. Auseinandersetzungspunkte, die man dann mit ihm führen muss. Bei uns hier sicherlich nicht. Also wer ist kein Liberaler, also ist wohl hier. Also. Aber das ist ja wichtig, also in der Argumentation zu wissen, also die Individualität hat mehrere große Schattenseiten, beziehungsweise über die Dinge werden wir gleich im Zusammenhang mit Hegel nochmal sprechen. Aber ich will ein Zitat hier noch anführen, das ist, glaube ich, auch von Domenico. Die Brandmarkung der Gewerkschaften als Überbleibsel oder Reminiszenz des Mittelalters oder des Ancien Regime, also des Zunftregimes, ja, Mittelalter, indem sie sich als neue Tyrannen aufspielten und den Platz des monarchischen Despotismus einnehmen, würden die Gewerkschaften auf jegliche Weise die Autonomie und die Freiheit der Individuen ersticken. Dies war durchgängige Ideologie des Liberalismus. Und es gibt also Ausführungen, also die ich auch selbst, also die für mich völlig neu waren, also weil ich mich mit dem Linksliberalismus insbesondere Englands also kaum beschäftigt habe in England. Aber hier in diesem Buch hat er ein großes Kapitel in dem Kommunismusbuch, also dem Linksliberalismus gewidmet, weil das auch in Italien eine große Rolle spielte. Also beispielsweise ein Mann wie Bobbio bezeichnete sich lange oder war bis zu seinem Lebensende sicherlich also ein Linksliberaler. Und bei uns ist diese Tradition kaum vorhanden. Also ich kann mich erinnern, bei der FDP flach und so, das waren so Begrifflichkeiten oder beziehungsweise es ist aber alles schon längst den Bach runtergegangen, längst. Ja, diese Zeiten und Baum und es gab also durchaus Ansätze, auch Dahrendorf wäre so ein Name, der mir einfällt. Aber das sind alles Schlachten von gestern. Und, aber er hat sich natürlich damit auseinandergesetzt, weil er sein Leben lang also als Gegenpart oder Gegenspieler und als Widerpart von Norberto Bobbio in Italien galt. Und er hat sich natürlich mit Bobbio und mit den Ideen, die Bobbio insbesondere aus England dann hinübergenommen hat, von Mills und anderen, also beschäftigt und den Linksliberalismus, also hier, man kann also viel darüber erfahren, aber auch schon in dem Buch, was hier liegt, Freiheit als Privileg, also der Linksliberalismus spielt da auch bei der Auseinandersetzung bei Domenico Lussodo. Ja, einiges steht aber so drin. Nee, ist nicht sehr ausführlich, aber hier steht noch mehr drin, also man kann also hier noch mehr lesen. Ich will noch auf einen Aspekt hinweisen des Individualismus. Natürlich ist der Individualismus, also auf der juristischen Ebene und in dem praktischen, findet er natürlich seine Ausformung und seinen eigentlichen materiellen Kern in der Vertragsfreiheit. Ne? Das ist ja die Bibel der Vertragsfreiheit, beziehungsweise das Pathos des Individualismus ist gleichzeitig das Pathos der Vertragsfreiheit. Und das ist sehr interessant, also sind immer diese Quergriffe bzw. die Querbeziehungen, die man das deutlich machen und wo man dann sagt, ah Mensch, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Er führt das sogar auf Grotius zurück, also auf den ersten, das hatten wir im letzten Mal, Philosoph Hugo Grotius, einer der ganz frühen oder der früheste liberale Philosoph, den wir hier auch letztes Mal behandelt haben. Und er sagt ja, dass die Vertragsfreiheit insbesondere geboren wurde im Sklavenhandel, weil es hieß ja auch der Sklavenhandel und der Sklavenmarkt, also die Vertragsfreiheit bezieht sich auch auf die Freiheit, also Menschen zu kaufen und zu verkaufen. Die Vertragsfreiheit war bei den Liberalen auch eine Vertragsfreiheit, die also den Menschen mit umfasste. Also das war so ein Plädoyer für die Stärke des Vertrags, dass jegliche Dinge unter ihm subsumiert werden konnten oder beziehungsweise vertraglich verhandelt werden. Und Grotius sagt, wer also gegen den Sklaven, gegen die Sklaverei ist, der ist gleichzeitig gegen den Sklavenhandel und das ist verwerflich, weil der Handel muss alles umfassen. Ja? Also du war das Denken. Ja? Also ich meine, natürlich hast du recht, das hat sich viel verändert. Also keiner würde heute, kein Liberaler, würde heute mehr so weit gehen, dass er also Grotius in dieser Beziehung verteidigt. Aber guckt euch die Schriften an der Liberalen, also die gehen immer noch auf Grotius und auf die anderen alle zurück und sagen, also das waren sind unsere Urväter. Also ja, das machen die einfach und da muss man ihnen doch entgegentreten. Aber ich will jetzt zu Hegel kommen, weil wir doch, das ist mir sehr wichtig, weil jetzt vieles sich auch anschließt, also weil gerade die Vertragsfreiheit und die Möglichkeit der Individualisierung und so, das ist natürlich bei Lussodo noch viel tiefer verwurzelt bzw. verankert und wird noch viel tiefer und noch umfangreicher reflektiert in seiner Auseinandersetzung mit Hegel. Und ich sagte ja schon, er ist ja Hegelianer, in Urbino hat er studiert, ist dann nach Tübingen gegangen und hat seine Dissertation, die später auch seine Habilschrift wurde, erweitert, also wurde über Hegel geschrieben, ein Riesenwerk, was noch in der DDR erschienen ist, Hegel und das deutsche Erbe, ein 900-Seiten-Werk, kann man immer noch bekommen, allerdings sehr teuer leider, damals herausgegeben, Lizenzausgabe bei Paul Rogenstein. Das war sein eigentliches Werk, was er als Doktorand fertiggestellt hat und wo er sozusagen sein Fundament gelegt hat für alles, was er später gesagt hat. Also wenn man das muss man einfach gewisserweise mit in seinen Büchern immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass er eben aus dieser Hegelschen Tradition kommt. Und das ist ja nicht was Besonderes für Italien. In Italien war die Hegelsche Tradition, das Hegelsche Denken und die Hegelsche Philosophie ist heute noch tiefer verankert als in Deutschland. Ja, das, also dieses, das gilt übrigens auch für manche angelsächsische Länder, die jetzt inzwischen bei Hegel angekommen sind oder beziehungsweise ihn jetzt auch verstehen, weil er war ja für die angelsächsischen Länder also fast nie verständlich, weil die englischen Übersetzungen also diese Differenziertheit nie wiedergegeben haben. Aber Sabine hat Labriola genannt und Labriola war derjenige, der in Italien also Hegel schon im 19. Jahrhundert bekannt gemacht hat. Und die Schule der Hegelianer ist heute noch in Italien wahrscheinlich weltführend. Aber ich habe jetzt auch gelesen, es gibt in zwei große Richtungen in der persischen und der iranischen Philosophiediskussion. Die einen sind Kantianer, die anderen sind Hegelianer. Also da zeigt sich, könnte man ja auch mal stolz sein auf, als Deutscher, dass nicht nur Merz und solche Leute hervorgebracht hat, sondern auch andere. Naja, also er hat, und das Werk, was sozusagen in die Moderne führt, also in die Neuzeit bei Hegel, bei Lussodo, war das Werk Hegel und die Freiheit der Modernen, wo er die Grundlage gelegt hat, was hat Hegel eigentlich im Zusammenhang mit der Freiheit des Individuums gesagt und wie steht er überhaupt zur Sozialstaatlichkeit und zur Vertragsfreiheit und so weiter. Leider ein Buch, was nicht bei Papirossa, auch nicht bei Parungstein erschienen ist, sondern im Fritz Lang Verlag in Frankfurt und ist schwer zu kriegen, war nur kleine wissenschaftliche Auflage. Aber wer es sich besorgen kann, also es ist ein grundlegendes Werk, Hegel und die Freiheit der Modernen, also hat mir erst manche Augen geöffnet und Sabine hat da auch drüber geschrieben und wird sicherlich auch was dazu sagen. Er war immer dann, was Hegel angeht, für ihn war die wichtigste Schrift die Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrechts und Staatswissenschaften im Grundrisse, allgemein bekannt als Rechtsphilosophie. Und da hat er nicht nur die offiziellen, also die Rechtsphilosophie in den gedruckten Werk, in den 20 Bänden der Frankfurter Ausgabe, Frankfurter Ausgabe ist Brecht, aber also jedenfalls in den 20 Bänden, die schon relativ früh auf dem Markt waren, reflektiert, sondern auch die Vorlesungen, die in Mitschriften von den Rechtsphilosophie-Vorlesungen in der damaligen Wilhelm-Universität angefertigt worden sind. Und ich habe das Glück gehabt, als er verstorben war, dass mir die Ute Brielmeier, seine Witwe, ein Buch gegeben hat von einer Nachschrift, also eine publizierte Nachschrift der Rechtsphilosophie von einem Hörer, es gibt mehrere, also die dort mitgeschrieben haben und die Texte dann später veröffentlicht haben. Und da wird dann erkennbar, dass Hegel sehr viel mehr gesagt hat und sich traute, in den Vorlesungen mehr zu sagen als in der schriftlichen Fassung. Ja, dass er also da viel weiter ging als dem, was er in den Büchern, also in den Vorlesungen hat er viel radikaler und ist entschiedener aufgetreten als in der offiziellen Fassung dieser 20 Bände von Mollenhauer herausgegeben. Und da sieht man auch bei Lussodo, dass ich habe das zu Hause jetzt mitbringen können, also er hat das mindestens 4-5 Mal gelesen, ist mit verschiedenen Farben immer wieder angestrichen worden. Also das zeigt also, wie wem war das dann? Bitte? Der Autor? Das kann ich dir jetzt nicht im Kopf sagen, also aber müssten wir mal austauschen. Ja, und er setzt sich vor allen Dingen in den Büchern hier, Kommunismus, aber auch natürlich in dem Werk Hegel und die Freiheit der Modernen, aber auch, das kommt immer wieder in den Büchern, mit dem Vorwurf auseinander, Hegel sei ein Konservativer oder sei eigentlich ein Staatsjurist, jemand, der also den preußischen Staat verherrlicht hat. Und hat ja hier ein Zitat von Norberto Bobbio, der ja sein Gegenspieler war in Italien, der sagt, Norberto Bobbio hat sich ja auch mit Hegel auseinandergesetzt, war auch am Anfang ein glühender Hegelianer. Und später sagt er dann, also Norberto Bobbio, Hegel ist kein Reaktionär, aber er ist auch kein Liberaler, wenn er seine Rechtsphilosophie schreibt. Er ist ganz einfach ein Konservativer, weil er den Staat höher als das Individuum, die Autorität höher als die Freiheit, die Allmacht des Gesetzes höher als die Unwiderstehlichkeit der subjektiven Rechte, den Zusammenhalt des Ganzen höher als die Unabhängigkeit der einzelnen Teile, den Gehorsam höher als den Widerstand, weil er die Spitze der Pyramide, den Monarchen höher als die Basis, das Volk, schätzt. Und das ist heute die liberale Sicht oder die Staatssicht auf Hegel. Und leider, muss man sagen, hat der reale Sozialismus, in der DDR war es ein bisschen anders, aber die Sowjetunion hat das genauso gesehen. Ja? Hat also Hegel war für sie durch seine Stellung als Universitätsprofessor eingebunden in staatliche Strukturen, dann eben die Spitzenprofessur hier an der Berliner Universität, also per se ein Vertreter des preußischen Staates. Also, und mit seiner Betonung und mit seiner Nähe zu dem Staatsgedanken war er also ein Reaktionär auch für die Sowjetunion. Und da gibt es ja die berühmten Aussagen, wenn man Hegel, muss man diesen Idealisierung des Staates muss man zur Seite legen und dann kommt man auf den Mechanismus, auf die Algebra der Revolution und die ist brauchbar für die Revolution, aber nicht das andere. Und dem widerspricht der Lussodo entschieden in seinen Büchern und sagt, das ist einer der ganz großen Fehlinterpretationen von links, wie auch aus der liberalen Ecke gegenüber Hegel. Und er begründet das mit schönen Beispielen, insbesondere in diesem Buch Hegel und die Freiheit der Modernen. Übrigens sagt er, da hätten aber die in der Sowjetunion das auch schon ein bisschen anders sehen können, weil es ist bekannt, auch aus seiner Betrachtung der Weltgeschichte, dass Hegel zu allen Revolutionen ein positives Verhältnis hatte. Er hatte also zu den Bauernkriegen ein absolut positives Verhältnis. Er hat zu Luther, also für ihn war Luther also sehr, sehr wichtig. Er hatte immer als Vorläufer der bürgerlichen Revolution Luther betrachtet, hatte auch mal die Vorstellung, das wird alles in dem Werk Hegel und das deutsche Erbe deutlich. Er hatte die Vorstellung, also Hegel, etwas wie eine Nationalreligion zu schaffen, eine nationale Identität. Und das war mehr eine protestantische, aber sozusagen aus das Göttliche, das hat er alles da weggelassen, sondern das sollte eine idealisierte Form, also eine Staatsreligion werden um das Luthertum herum. Also man hätte das erkennen können, wenn man also mit offenem Blick auf Hegel geblickt hätte. Und vor allen Dingen gibt es von Hegel eindeutige Aussagen zur Entstehung des belgischen Staates. Er hatte dort befürchtet, weil die Katholiken eine solche Rolle bei der Herstellung des belgischen Staates 1831 spielten, dass also wieder eine Vendée wird, also ein Widerstandsnest also gegen die Revolution in Europa. Und er stand auch in den 20er Jahren, also der Befreiungsbewegung in Lateinamerika und Bolivar, ausgesprochen positiv gegenüber. Also man hätte das ja sehen können, also dass er zu keiner Revolution Nein gesagt hat, beziehungsweise sie verurteilt hätte. Und er hat ja auch am Tag der Revolution im Juli immer ein Rotweinglas geleert und gehoben, also auf die Revolution. Also ob er da Staatsbeamter war oder nicht, das hat ihn überhaupt nicht gestört, also das hat er getan. Aber das am Rande. Aber er hat sich vor allen Dingen mit den wirklichen Verhältnissen beschäftigt. Also Hegel, jetzt Lussodo zitiert ihn und würdigt ihn. Er hat sich vor allen Dingen mit einer Frage beschäftigt und das ist immer sehr, sehr schön, wenn man das so als beispielhaft durchgehen kann. Er hat die Schulpflicht genommen, hat gesagt, dann nehmen wir doch mal die Schulpflicht. Auch in der Rechtsphilosophie kommt die Schulpflicht immer wieder vor, auch in den Nachschriften. Und da sieht man, was er eigentlich meint, also wird sehr klar. Er sagt, die Schulpflicht ist das Verbot gegenüber den privaten Individuen, die Kinder bis zum Blut auszubeuten. Weil er natürlich erkannt hat, dass die Schulpflicht erstens mal Bildung vermittelt, damit die Individuen also können sich bilden, können die Sprache lernen, können schreiben lernen, können Mathematik und so weiter erringen eine gewisse Selbstständigkeit, die sie sonst nicht erreichen. Aber vor allen Dingen die Schulpflicht nahm den Bergwerksbesitzern und den Fabrikbesitzern die Kinder aus den Bergwerken und aus der Schule. Und da sagt er, und das ist die Aufgabe des Staates. Nichts anderes, also ist die Aufgabe des Staates. Und hier kommt die positive Funktion des Staates bei ihm. Und das hat er immer wieder in Beispielen durchgespielt. Lussodo sagt dann, diese Schulpflicht konnte nur mit Hilfe staatlicher Maßnahmen durchgesetzt werden. Die konkrete Anerkennung dieser Rechte erfordert jedoch das öffentliche Eingreifen und die öffentliche Kontrolle. wegen seines Einsatzes für die Einführung der Schulpflicht und für das Verbot oder die Einschränkung der Kinderarbeit kann Hegel als nicht liberal betrachtet werden. Aber im Gegensatz zu dem, was Bobbio behauptet, kann nicht liberal nicht synonym für konservativ aufgefasst werden. Das ist der entscheidende Punkt. Aber man muss es wirklich an den Beispielen fassen. Man muss es eben nicht nur abstrakt, und das ist ja die Stärke, also auch der Argumentationsweise von Lussodo, nicht jetzt nur am Wort zu gucken, was meinen die, Freiheit, Gleichheit, Genuss und so weiter, oder, sondern an den gesellschaftlichen Konflikten kann man das exemplifizieren. Also das ist ganz klar. Und hier sagen eben die Liberalen, das ist ein Eingriff, der illegal ist und der also auch letztendlich wieder feudal ist, dass der Staat also in die privaten Verhältnisse eingreift in Form der Schulpflicht. Das ist also, und Hegel verteidigt das. Und Hegel geht ja so weit, dass er sagt, naja, also was ist denn eigentlich Demokratie? Da ist für ihn ein aufgeklärter Monarch also lieber als die ständischen Versammlungen, das ist ja die Auseinandersetzung um bürgerlichen, also um die württembergischen Standesrechte, also um die Standesversammlung. Er sagt, also was sind die Standesversammlungen anderes, als dass die sich untereinander die Posten zuschieben? Das ist keine Demokratie, da ist ein aufgeklärter Monarch, ein baden-württembergischer oder württembergischer Monarch damals, ist fortschrittlicher und kann fortschrittlicher wirken als also diese ganzen Parlamentarier da. Und das hat er dann nochmal deutlich gemacht im Zusammenhang mit Polen, dass er auch sagte, also was ist eigentlich die polnische Verfassung? Sie ist eine Verfassung der Grundbesitzer. Und er war immer dafür, also mithilfe eines aufgeklärten Monarchen dieses ganze System zu sprengen. Also das war seine Position. Insofern kommen die Liberalen also mit ihm da nicht zurecht. Hinsichtlich der Schulpflicht, wenn ich das einfügen darf, da hat natürlich ein Wilhelm Liebknecht eine ganz andere Meinung, ne? Er sieht sozusagen im russischen Offizier den unmittelbaren Nachfolger des Hochschullehrers und sieht die direkte Verbindung vom Schulhof zum Kasernenhof. Ja, das mag auch so sein, also, aber das ist ja nicht, also dass die Schulpflicht in der ganzen Welt existiert. Ja, klar, also das kann auch solche Auswüchse, aber die Schulpflicht ist ja inzwischen weltweit eine Institution und ist ja nicht mehr umstritten. Insofern kann man sagen, also das, was Hegel und andere also damals versuchten durchzusetzen gegen die Liberalen, die sagten, also wir müssen die Freiheit also der Ausbeutung so weit treiben, dass auch Kinder also nicht unbedingt also in die Schule, also nicht ein Recht auf Schulbesuch haben, hat sich ja doch viel verändert. Und das muss man ja zur Kenntnis nehmen, ob das natürlich, also es gab auch Positionen in der Sozialdemokratie, die sagten, wir sind gegen, also sogar bei Marx war das, glaube ich, sogar. Ich glaube, Marx hat das auch gesagt. Wir sind eigentlich gegen Steuerabgaben für Bildung, weil das ist ja letztendlich, kommt das nur den Begüterten zugute. Die können ihre Kinder umsonst zur Schule schicken oder zur Universität schicken. Also das, naja, gut, das sind so Diskussionen, die man dann im Konkreten und im Einzelnen führen muss. Und da hat sich auch vieles erledigt. Übrigens zitiert Lussodo hier auch positiv Lassalle, auch wieder so ein Fall. Also wir hatten ja vorhin, also Kautsky, Renegade Kautsky, Lassalle von Marx und Engels abgeurteilt und so weiter und hat ja auch große Fehler gemacht mit seinem Versuch, an den preußischen Staat oder an den König heranzutreten und an Bismarck heranzutreten und ein Bündnis gegen das Bürgertum zwischen Feudaladel und Proletariat zu spielen. Aber er zitiert hier Lassalle und das ist wirklich sehr interessant, wenn man sich das hier nochmal anhört. Der Liberalismus will die Rechte, die er will, nie für das Individuum, sondern immer nur für das in besonderer Lage befindliche, so und so viel Steuerzahlende, mit Kapital ausgerüstete und so weiter Individuum. Das ist wirklich eine wunderbare Aussage. Und jetzt kommt man natürlich zu Folgendem, dass man das Postulat sozusagen aufstellen kann und jetzt eine Quintessenz ziehen kann, dass die Verwirklichung der individuellen Freiheit, nämlich gebildet zu sein, in gewissem Schutz vor sozialer Ausbeutung zu genießen, Krankheitsschutz zu genießen, vor Arbeitslosigkeit geschützt zu sein, also alles das, was das Individuum erst zu einem echten Individuum macht, erfordert die Eingriffe des Staates. Also so kommt man, also der eigentliche Schöpfer also des Individuums ist also der ist also die gesellschaftliche Ordnung, die also solche Regelungen hervorbringt. Das ist eigentlich die Kernaufgabe des Sozialismus und auch des Kommunismus. Ja, aber lass mich das erst noch ausführen, dann können wir dann diskutieren. Und insofern ist die Herausbildung des Sozial- und Wohlfahrtsstaates, das kann man also insbesondere in dem Buch Hegel und die Freiheit der Modernen, mir ist das so gegangen, also man kann das so schon erkennen in Strukturen, dass man sagt, also das sind ja eigentlich schon die Diskussionen, die wir heute haben. Manchmal hat man den Eindruck, also wenn man Hegel liest, also wenn man diese Ausführungen liest, insbesondere in der Rechtsphilosophie, dann denkt man, wozu braucht man eigentlich noch den Marx? Ja, ist vielleicht ein bisschen jetzt frevelhaft, ja, wir sind ja alle Marxisten. Und das soll auch seine Bedeutung haben und hier hängt er auch. Und so. Aber viele Gedanken, also die jetzt jenseits von vollständiger Planung und dergleichen mehr, was im Sozialismus versucht wurde oder was im Kommunismus sein sollte, also sind schon bei Hegel angelegt. Also, und Hegel ist in seiner Zurückhaltung auch, also, dass er sagt, also er greift das Eigentum gar nicht an. Er war ja Verteidiger des Eigentums, aber er war immer Verteidiger des Eigentums in den bestimmten Beschränkungen. Also durch die staatlichen Eingriffe kommt er uns viel moderner vor. Ich glaube, Sabine hat das auch mal formuliert. Er kommt einem heute viel moderner vor als manches, was im Kapital steht. Also erst nach der Revolution beginnt das alles erst. Und wir haben jetzt in den Knochen die Niederlage des Sozialismus, des realen Sozialismus. Da kommt der Hegel tritt wieder ganz stark nach vorne. Es ist jedenfalls mir so gegangen, als wenn man diese Texte liest. Aber darüber können wir gleich diskutieren. Ich will das erst noch zu Ende bringen. Lussolo arbeitet auch stark heraus oder in entscheidenden Passagen, dass Hegel natürlich Verteidiger der Menschenrechte war. Das war ja auch nicht selbstverständlich für die Sozialisten, Kommunisten, die immer Schwierigkeiten hatten. Und da gab es immer den Begriff der sozialen Menschenrechte und dergleichen mehr, Hermann Klenner und so. Das ist eine eigene Diskussion, aber Hegel hat immer gesagt, dass er natürlich die Menschenrechte verteidigt, das war also die wichtigste Errungenschaft der Französischen Revolution, aber er ist immer auf den Kern gegangen und hat gesagt, das Recht auf Leben ist höher als das Recht auf Eigentum. Und das ist natürlich etwas, was, wenn man das durchdekliniert, kommt man natürlich also zu, das Recht auf Leben ist wichtiger als das Eigentum, ist natürlich auch die Frage der Gesundheitsversorgung, der Individualität und Invalidität und so weiter, alles dies, Schutz vor Armut und so weiter, spielt natürlich dann eine große Rolle, eine ganz andere Rolle als bei den Liberalen. Ja, und ich will noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, der hier eine Rolle spielt bei Lussolo und auch er nimmt da auch die Ideen von Hegel auf. Das ist die berühmte Frage Arbeit und Otium. Otium, der Begriff, der lateinische Begriff für Muße, Freizeit, Ruhe, Frieden, steht im Gegensatz zum Geschäftigen Negotium, also Geschäft und Arbeit, also Anstrengung. Und hier gibt es auch in der liberalen Tradition eine ganz klare Position. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass das Otium, nämlich der Besitzenden, also die Freiheit der Besitzenden, über die Welt nachzudenken, zu philosophieren, Muße zu tun, Gedichte zu schreiben, Musik zu machen und so weiter. Das ist die Aufgabe des Staates, sozusagen die Freiheit den Besitzenden zu verschaffen. Also es sagt also Schelling, und der späte Schelling sagt, das ist die wichtigste Aufgabe. Und einer, der in der deutschen Kulturgeschichte also dieses Otium, also als die wichtigste Errungenschaft der Neuzeit und als die Aufgabe also einer staatlichen Organisation formulierte, war Nietzsche. Für Nietzsche war also letztendlich also die Bedingung, also ein vernünftiger Staat schafft Otium, also schafft die Freiheit, also für sich zu sein, also als Individuum ganz für sich zu sein. Und Hegel hat schon ganz früh das alles verworfen, hat gesagt, das klassische liberale Denkweise, also sich herauszulösen aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, und er hat immer wieder die Überlegenheit der Arbeit des Knechts, der produktive Mensch, gegenüber der sterilen Muße des Herrn hervorgerufen. Also, und war damit verhasst bei den Liberalen, die also den Liberalismus und die Vertragsfreiheit ja eigentlich nur haben wollten, um in den Genuss der Freiheit zu kommen, der Individualität, und das bedeutete Otium. Also das ist ja auch heute noch, was dem Hegel also vorgeworfen wird, er würde die Arbeit in den Mittelpunkt des Denkens stellen, und von Hegel hat natürlich Marx gelernt, beziehungsweise hat Marx das übernommen, also diese ganze Begrifflichkeit der Gegnerschaft gegen die Arbeit, die hat natürlich ihren Ursprung in dieser Auseinandersetzung um das Otium. Der letzte Punkt, und das ist ein ziemlich komplizierter, den ich noch erwähnen will, dann können wir diskutieren, die Einheit von Vernünftigen und Wirklichen. Also es gibt ja den berühmten Satz, das Wirkliche ist vernünftig, vernünftig ist das Wirkliche von Hegel, und das wird ja gesagt, das ist ja absurd. Ja, also es ist ja absurd, das kann ja nicht immer das Gegenwärtige vernünftig sein. Ja, man kann das so lesen, und Hegel ist ja immer wieder verurteilt worden und wird heute auch verurteilt, dass er sozusagen jemand war, der das angeblich staatlich-preußische, also das Wirkliche, als vernünftig bezeichnet hat und umgekehrt das Vernünftige nur in diesem Staat gesucht hat, in diesem preußischen Staat. Also dieses baut sich zusammen oder komprimiert sich in diesem berühmten Satz, das Vernünftige ist das Wirkliche oder das Wirkliche ist vernünftig. Also diese berühmte Denkfigur von Identität von Vernünftigen und Wirklichen. Und das ist hier keineswegs historisch obsolet oder man kann es nicht zur Seite legen, weil nämlich in der Revolution von 1848 die Bewegung der Junghegelianer, und das ist für Lussodo ausgesprochen wichtig, war diejenigen, die sagten, also wir müssen uns nicht mit abstrakten Gesellschaftsmodellen beschäftigen, sondern wir müssen uns mit der Wirklichkeit beschäftigen, mit dem, was wirklich abläuft. Also dass die schwärmerische und auch die romantische Sichtweise, die war natürlich also dem Hegel absolut verhasst. Ja? Also das gibt kaum etwas Verhassteres als diese romantische Sichtweise auf eine ideale Gesellschaft, die irgendwo und wann und wie also mal entstehen wird, sondern er sagte, die Aufgabe der Revolutionäre ist, das Gegenwärtige zu betrachten und in der Wirklichkeit zu agieren. Das bedeutet dieser Satz. Und da gibt es eine schöne Formulierung, die mir selbst auch zu denken gegeben hat. Und die sollten wir vielleicht alle jetzt nach dem Ende des Sozialismus nochmal durchdenken. Da zitiert das Alexander Jung, auch ein Junghegelianer, Linkshegelianer. Und Lussodo zitiert ihn, und das ist sehr schön, der Satz, nichts schwächt auf die Länge mehr als bloße Unzufriedenheit mit der Erde, mit der Zeit. Ja, da sagt also hier, er zitiert den Alexander Jung aus der Vorlesung über die moderne Literatur von 1842. Also man muss immer wissen, Lussodo hat mal soeben also so Texte mit hineingebracht, die also nur in einer einzigen Auflage erschienen sind, und dann guckt man nach, also wo sind die erschienen, also dann kommt man auf 1816, 1840, 1850 und so weiter. Das ist eben das, was ihn spannend macht und womit man sich das ganze Leben beschäftigen kann, faktisch. Also indem man diesen Quellen nachjagt und immer wieder guckt, was ist da gewesen. Also es ist ein Universum von Geschichte und von Gedanken. Und er hat hier also aus einem Buch von 1842 Vorlesungen über die moderne Literatur von Alexander Jung, das hat er zitiert, und das war ja im Vormärz, ja, 1842. Und das war also vor der Französischen Revolution, vor der Deutschen Revolution. Und nochmal den Satz für Elke und für alle anderen: Nichts schwächt auf die Länge mehr als bloße Unzufriedenheit mit der Erde, mit der Zeit. Das ist, also sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen, mit dem, was wirklich ist, und in dieser ganzen Differenziertheit wahrzunehmen. Und wenn man das jetzt, wenn man diesen Satz oder wenn man überhaupt diese Denkfigur, Lussodo sagt, eine komplizierte Denkfigur von Identität und Vernünftigen und der Wirklichkeit aufgreift, dann kann man natürlich auch im Kommunistischen Manifest genau diese Differenziertheit erkennen. Also der Marx sagt ja nicht, die moderne Welt ist eine schlechte Welt. Das hat der Rousseau gesagt. Der Rousseau sagt, das ist, wir müssen zurück zur Natur und so weiter, sondern Marx sagt, nein, was die auf die Beine gestellt haben, was die hingestellt haben, die bürgerliche Gesellschaft, das ist die moderne Welt, und an die müssen wir anknüpfen und die muss sich weiterentwickeln. Da ging es dann vielleicht sogar in eine Geschichtsphilosophie hinein, die erst also bestimmte Stufen, wo die Menschheit erst bestimmte Stufen durchmachen muss, ehe sie dann zur Befreiung kommt. Und darauf antwortet ja Lenin, indem er die Revolution in einem unterentwickelten Land macht. Das ist ja die große revolutionäre Tat, dass er das durchbricht. Auch das Denken, das kommunistische Manifest, also wir müssen erst mal warten, bis sozusagen das alles sich entwickelt hat, alle Widersprüche sich entwickelt haben, dann bricht das schon zusammen, auch im Kapital dann ausgeführt. Und Lenin sagt, ja, was, wir machen das jetzt und heute mit den primitiven Kräften, die wir haben und mit dem völlig unterentwickelten Volk und wir machen das. Und das ist sozusagen kommt eine völlig neue Bühne, eine völlig neue Entwicklung. Und bei Hegel ist das schon angelegt. Und zwar sich mit dem Wirklichen zu beschäftigen, ja, mit dem Wirklichen, was ist. Und dann kommt das natürlich, also damit will ich es auch schließen, dass dieser Satz der Moderne, das Wirkliche ist vernünftig, wenn man ihn wirklich versteht, denn ich habe ihn lange Zeit auch nicht verstanden, also gerade in den Nachschriften wird er also sehr deutlich, also was er damit meint, dann muss man natürlich auch anerkennen, dass in bestimmten Phasen dieser Satz absurd ist und er würde also dann auch keinen Sinn geben. Er sagt beispielsweise, und da gesteht er der Frankfurter Schule zu, also in bestimmter Weise doch eben in einer bestimmten Phase der Geschichte, also Recht zu haben, beziehungsweise das Recht zu haben, diese komplizierte Denkfigur der Moderne und des Voranschreitens und der Anerkennung des Wirklichen, dass das nicht mehr gilt, und das war natürlich in der Zeit des Faschismus. Wer gesagt hat, also das Wirkliche ist vernünftig, der musste natürlich also sich Fragen gefallen lassen. Und es ist natürlich so, dass vieles von dem hegelschen Denken, also gerade durch diesen Faschismus, dann zerstört wurde. Und das ist ja die Frankfurter Schule, die dann gesagt hat, also es gibt keinen Fortschritt, es gibt also auch der technische Fortschritt, es ist eigentlich der Rückschritt. Aber darüber werden wir noch später sprechen. Das ist ja die sozusagen auch der westliche Marxismus, also diese Verkürzung auf die Kritik der Moderne, also die das von Marcuse, von Adorno und so weiter dann also in die Denkweisen der Studenten und in die 68er-Bewegung hineingebracht wurde und zu einer Technikkritik geführt hat, die letztendlich die Grünen hervorgebracht hat und so weiter. Da sind die ganzen Wurzeln des Verhängnisses, also das, was wir heute erleben. Und, aber wenn man das rekapituliert, dann kommt man eben dazu, dass durchaus also das wertvoll ist, also dieses hegelsche Denken sich anzueignen, und sich das hegelsche Denken anzueignen ist nicht so einfach, und ich habe es gemacht, versuche es über Losodo zu erfassen und von dort aus wieder da einzusteigen, und das lohnt sich, weil ja, er eben derjenige ist, der eben nicht einfach nur den Marxismus per se, also von Eugen Düring oder so, sondern oder von Utopie zur Wissenschaft so einfach fertig so betrachtet, sondern eben auf der Grundlage also des hegelschen Denkens die Dinge nochmal durchdenkt. Damit will ich es erstmal bewenden lassen. Wir haben jetzt noch eine gute halbe Stunde Zeit.